1. Wenn du dich in den Tisch eins Herrscher setzt, am MIT im zu speisen, solltest du genau bedenken, wer vor dir sitzt. 2. Lege dir quasi ein Messer in die Kehle, wenn du zu gierig bist. 3. Begier nicht sein kostlichen Speisen, denn es ei konnten trügerisch sein. 4. Muhe dich nicht ab, reich zu werden, und versichte auf den dies bezüglich Klugheit. 5. Solltest du deinen Blick auf Reichtum richten, nur im zu sehen, wie verschwindet? Denn bekommt gewiss Flügel und fliegt wie ein Adler am Himmel empor. 6. Sei nicht gas bei einem nieder und begier nicht sein Delikatessen. 7. Denn ist wie jemand, der standig sein eigenen Interessen berechnet, sagt zwar die ISS und trink, doch sein Herz ist nicht aufrichtig bei dir 8. Den Bissen, den du gegessenest, wirst du wieder ausspeien müssen, und den Freundlichen wirst du vergeblich verschwendet. 9. Sprich nicht zu einem Narren, denn wird den Klugen schin deiner Wort nur verrackten. 10. Verrack nicht die Grenstein einer Witwe und greif nicht in die Felder von Weissen ein. 11. Denn Beskutzer ist mächtig, wird eier Sasch gegen dich vertreten. 12. Wenn die Dane Hörers der Sucht zu und Dane Oren den Wörten der Einsicht. 13. NCDEM kind nicht die Sucht, wenn du es MIT der Root schlagst, wird es nicht sterben. 14. Du schlagst es zwar MIT der Root, doch rettest du damit sein Leben vor DEM Todd. 15. Mein Sohn, wenn Dane Hörers weiße Word, freu ich mich auch von Hazen. 16. Und mein innerstes Jubelt, wenn dein Lippen sprechen, was gerecht ist. 17. Dein Herz soll sich nicht über Sunder aufregen, sondern stets die Erfurcht vor dem Herrn bewähren. 18. Denn es gibt tatsächlich ein Zukunft, und dein Hoffnung wird nicht zunig tuerden. 19. Hör zu, mein Sohn, wird weiser und lass dein Herz den Gerarden Weg gehen. 20. Sei nicht unter den Weintrinken und denen, die sich in Fleischgelagen übermäßig leben. 21. Denn der Trinker und Verschwender verarmt, und Schlafrigkeit führt zu zerrissener Kleidung. 22. Gehorch deinem Vater, der dich gesucht hat, und verrack dein Mutter nicht, wenn sie all geworden ist. 23. Erwerb Wahrheit und verkauf sie nicht, ebenso Weisheit, sagt und Einsicht. 24. Der Vater eins gerechten Jubelt Lord, und wer einen Weisen gesucht hat, freut sich über ihn. 25. Dein Vater und Dein Mutter sollen sich freuen, und die dich geboren hat, soll jubeln. 26. Gib mir, mein Sohn, Dein Herz und lass Dein Augen gefallen und meinen Wegen finden. 27. Denn ein Hür ist ein tief Grub, und ein fremde Frau ist ein enger Brunnen. 28. Zu dem lauert sie ein Rober und vermehrt die Zahl der Trulosen unter den Menschen. 29. Wer klagt jak, underway? Wer hat streiten klagen? Wer hat wunden one grund? Wer hat truborgen? 30. Diagenogen, die lange beim Wein sitzen und kommen, den gemischten Trank zu probieren. 31. Schau nicht auf den Wein, wie rotlich schimmert, wie im Becher glant und leicht hinuntergleitet. 32. Am Ende beste jedoch wie ein Schlange und spritzt Gift wie ein Viper. 33. Dein Augen werden seltsam dinch sehen, und dein Herz wird verkürt sprechen. 34. Du wirst sein wie jemand, der mitten auf dem Meer liegt, oder wie jemand, der oben auf dem Marsbaum schlaft. 35. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh, man hat mich verprügelt, doch ich spür nichts. One word ich aufwatchen? Ich will es gleich wieder tun.